Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen zum Sunday Service. Los ging es gerade eben mit Here We Go Magic, das neueste Album des Trios aus New York. Trägt den Titel Be Small. Ja, und den Candy Apple gab es hier gerade zu hören. Here We Go Magic sind zu dritt. Kopf der Truppe ist ein gewisser Luke Temple, der auch schon solo ein paar Platten veröffentlicht hat. Here We Go Magic haben auch schon so einige Platten am Start. Das dürfte ihre dritte oder vierte LP sein, die hier vor kurzem erschienen ist. Heute in der Sendung gibt es Musik von Battles, die machen wie immer ziemlich brachial Instrumentalmusik. Dann ist aus Griechenland Larry Gus dabei, der auf I Need New Eyes auch schöne, aber auch ziemlich weirde Sounds zusammengestrickt hat. Aus der Ukraine kommt Lubomir Melnik, ein Komponist und Klavierspieler mit toller neuer Musik. Dann gibt es Leron Thomas, der macht so eine Fusion aus, weiß ich nicht, ein bisschen Jazz, ein bisschen Funk, ein bisschen Soul mit dabei auf seinem Album Clickwish. Außerdem aus Grönland Nive Nielsen mit ihrer Band The Dear Children mit ihrem neuesten Album. Und hier ebenfalls aus New York Common Health. It's Rule of Thumb ehrlich gesagt auch schon mal sehr viel innovativer geklungen auf ihren vorherigen Alben. Das neueste Werk heißt Death Magic, das dritte Werk der Band aus, nicht aus New York, sondern aus L.A. kommen sie natürlich, weiß nicht, wie ich auch sie auf New York verortet habe. Schon nicht, weil ich sie immer so ein bisschen mit den Yeah Yeah Yeahs irgendwie zusammengebracht habe, was aber auch irgendwie gar nicht der Fall ist. Die kommen ja aus New York, aber Health natürlich von der anderen Ecke der USA. Ja, drittes Album hier, wie gesagt, Death Magic, ist schon eine kleine Enttäuschung. Die vorherigen Alben Get Color oder auch das Debütalbum Health waren doch so um einiges spannender, was die Fusion aus Pop, Elektronik und natürlich auch ganz viel Melancholie betraf. Ganz innovativ gibt sich Will Toledo mit seiner Band Car Seat Headrest. Das Album von ihm, Teens of Style, war hier letzte Woche Album der Woche. Da nochmal einen Nachschlag zu. Hier der Song Strangers. Yeah. hörten den Song Strangers von Car Seat Headrest, eine Band aus den USA, die auf Bandcamp, so einer Online-Plattform für Bands, kennt ihr hoffentlich alle, 11 Alben veröffentlicht haben in Eigenregie, ohne Plattenfirma und so weiter und so fort und da relativ viel wohl auch verkauft haben. 25.000 Klicks ist die Rede oder Downloads ist die Rede. Das können einzelne Songs, das können auch ganze Alben sein, man weiß es nicht so genau. Aber dann ist Matador auf die Band aufmerksam geworden und hat sich gedacht, wir veröffentlichen mal was und jetzt gab es hier mit Teens of Style das Debütalbum, das offizielle Debütalbum von Car Seat Headrest. Darauf gibt es Songs der ersten drei Alben, die Will Toledo alias Car Seat Headrest dann selbst veröffentlicht hat auf Bandcamp, nochmal neu aufgenommen mit richtiger Band im Studio und die Platte macht richtig viel Spaß. Strangers hatten wir gerade eben, wie gesagt, von Car Seat Headrest. Auch die nächste Platte ist so eine Art Reissue. Es geht um The White Birch, einer Band aus Norwegen, die Mitte der Nullerjahre gesagt hat, wir hören auf mit Musik. Und dann haben sich zehn Jahre später Hans Christian Almending, Olaf Lottum und Ulf Rottke wieder zusammengetan und ja im Frühjahr 2015 mit The Weight of Spring eine neue tolle spannende Platte veröffentlicht. Ja und jetzt gibt's Stars is Just a Sun, auch eine der frühen Platten von The White Birch, nochmal neu gemastert und wieder veröffentlicht und viele stellen diese Platte in eine Reihe mit zum Beispiel Mark Hollis Meisterwerk The Color of Spring oder auch mit Slim's Spiderland oder mit Frigid Stars, dem großartigen Album vom Cody. So ganz kann ich diesen Vergleich nicht nachziehen. Trotzdem natürlich hier The White Birch mit Star is Just the Sun. Eine ganz, ganz tolle Platte von den Slowcore-Helden aus Norwegen. Hier kommen sie mit Beauty King. Das war der Beauty King von The White Bird von ihrem Album Stars Just the Sun. Erschien original 2002, hört man dem Song nicht an, dass er schon so alt ist. Ja, und das Ganze wieder neu veröffentlicht und dabei auch noch neu gemastert, obwohl ich glaube nicht, dass man da so viel raushören kann. Wenn man das Original hat, glaube ich, braucht man die neue Version nicht, weil kein B-Seiten-Material dabei, der sonstige Extended Version, sondern 1:1 die Kopie, die Platte von damals. Aber trotzdem eine schöne Sache, wer die Band nicht kennt, auf jeden Fall wert, die mal zu entdecken. The White Birch aus Norwegen. Hinter Elvi verbergen sich zwei Altbekannte. Zum einen Matt Berninger, den kennt man von The National, und dann zweiter im Bund hier ist Brent Knopf, kennt man von Ramona Ford oder von Mena Mena. Die beiden haben mit Return to the Moon eine Platte veröffentlicht vor einigen Tagen. Hier kommen sie mit I Am the Man to Be, Elvi. Fucking over the rest. I'm peaceful, cause Man to Be. Das waren LV. Die Platte hier mit dem Titel Return to the Moon ist jetzt nicht schlecht, aber mir fallen die Solo-Projekte der beiden, also zum einen The National, zum anderen Menomena Falls, dann doch ein bisschen, also Ramona Falls oder Menomena heißen die beiden, dann doch ein Tick besser als LV hier als Kombination von Brent Knopf und Matt Berninger. Anna Hauswolf kommt aus dem hohen Norden, aus Schweden und ja, macht Musik für Elfen, würde ich mal sagen. The Miraculous heißt das aktuelle Werk von ihr und hier hören wir An Ode. Oh. Den Sunday Service, das gerade eben waren Sandra and his Orchestra and his Myth Science Orchestra, wenn man mal ganz genau ist, mit dem Song Black Sky and Blue Moon. Sandra war so ein Swing- und Jazzband-Leader, der in den 50er, 60er Jahren Musik gemacht hat, die nicht von dieser Welt war. Er selbst hat sich in so ein Goldlamé gekleidet, seine Band auch, und hat im Prinzip Lesungen gehalten und des Schöpfers Botschaft an den grausamen und betrügerischen Erdling sozusagen weiter vermittelt. Ja, und jetzt gibt es eine Compilation, Sandra and his Orchestra, To Those of Earth and Other Worlds heißt das. Habe ich auch hier schon ein paar Mal an dieser Stelle gespielt, auf zwei CDs, kompiliert von Jules Patterson, das Beste vielleicht, was man von Sandra so hören kann. Nochmal ein Stück von ihm, Watusa. Von dieser Welt ist. Das waren Sandra and his Orchestra mit Watusa, einer von vielen, vielen Songs auf der Compilation To Those of Earth and Other Worlds. Wer Sandra nicht kennt, auf jeden Fall ein tolles Werk, um in die vielschichtige Musik dieses außergewöhnlichen Künstlers einzusteigen. Weiter geht's mit Indie-Pop mit den Summer Twins, denn da verbergen sich zwei Geschwister. Chelsea und Justin heißen sie beide, Brown mit Nachnamen, wohnen zwischen Los Angeles und haben mit Limbo gerade eben ihre zweite Platte veröffentlicht. Und klingt so ein bisschen nach 60s-Pop mit Einschlag von den Pipettes, also so ein bisschen Girly-Style dabei. Hier kommen sie mit Florence. Okay. Tja, der Bandname passt ja natürlich perfekt zur Jahreszeit. Die Summer Twins veröffentlichen ihr neuestes Album Limbo, natürlich mitten im Winter, aber warum nicht auch sommerliche Musik mal bei solchen grauen Tagen hören? Das hebt natürlich die Stimmung. Wir hörten gerade Limbo. Ach Quatsch, was rede ich da? Florence hieß der Song vom Limbo-Album. So war das Ganze rum gemeint. Die Nerven als nächstes kommen aus der Nähe von Stuttgart, machen Musik, die eher so Richtung Punk und Lo-Fi und Schrammelkram geht. Und da sind zu dritt Julian Knoth, Max Rieger und Kevin Kuhn haben gerade mit Out eine neue Platte veröffentlicht. Hier kommen die Nerven mit Wüste. Das war der Song Wüste von Die Nerven. Ich weiß dieser Band nie, ob mit Die Nerven eigentlich das Verb oder das Nomen gemeint ist. Aber ich weiß, wie das neueste Album heißt. Out von Die Nerven. Arca als nächstes. Hinter diesem Studioprojekt verbirgt sich ein gewisser Alejandro Gersi. Das ist ein Produzent aus Venezuela, der ist schon so angesagt, dass er mit FKA Twigs und anderen großen Gerätern zusammengearbeitet hat. Als Arca veröffentlicht er Musik, die ich, wie ich finde, ziemlich verstörend klingt. Mutant heißt sein neuestes Album und hier kommt Arca mit Alive. Ganz komische und auch ganz strange Töne hier von Arca. Alive hörten wir vom Album Mutant. Viele Leute finden das ziemlich cool. Ich kann da nicht so richtig viel mit anfangen. Aber ja, mein Gott, das war eben auch noch so ein bisschen der eingängigste Song vom neuesten Album. Die anderen Tracks da drauf sind also wirklich ziemlich grausam, wenn ihr mich fragt. Guilty Simpson als nächstes, Hip-Hop aus Detroit. Entsprechend heißt das neueste Album Detroit's Son von Guilty Simpson. Hier kommen sie mit dem Song Fractured. Break your bone when I bless the beats. Fracture, I don't care about stature. Action, like it means nothing. Street court and you seem summoned. I named Anina Sheila E. Keep drumming. Seems to me y'all still frontin'. But back out when you front it on. So when the real shit comes along, they get allergic and break out the venue. Pain made the pen move. And when it went away, I had a lot of shit to say. Getting so sharp, Hattori Hanzo. On point like Rondo. More like Rappers wanna force me right, but I still go left. Stomp to a steel toe death. Move cause the real gon' rep. Set to protect, enforce and fight. Yeah. Set to protect, enforce and fight. Check, question. How many times must I give them that shit before I let them know that's it? And say no more. Don't rate my score, just know they couldn't take your boy. I did what I wanted and made it fit. While the other cat remixed the remix, M420 fixed the weed hit. Gil Simpson reppin' that D shit, Detroit motherfuckers. Guns and butter, burn a bridge, burn a four in the whip, burns rubber. Give them that certified gutter, and I mean every word I utter. Getting grain shared with my brothers. And I'm doing it like no other. Break it down like this. And I'm doing it like no other. Yeah, we are. And we're not afraid to say it. Everybody know Fat Ray gon' choke the party. Smoke like Damian Marley. But niggas get carried away. Then the ambulance roll up and niggas get carried away. It's the captain and rapping filthy. Am I filthy? Give them that fat and guilty. We bang till the gats is empty. Niggas got whacked. We came through the back and killed them. Fago shit. Pop, pop, nigga. Never tried doing that Fredo shit. I'ma stay to the Yayo flip. Niggas whipping up pints that's lean with the K-Ro mix. Niggas don't weigh no bricks, lay no hits. Can't take bro no zips, run no strip. Niggas blow dough on bitches, I give them assignments. Make the hoe go on mission. Nah, I just call her duty. She don't play, broad day, she spray the Uzi. Niggas gon' disintegrate, grew up on the interstate. I was just 16, ride with that 28. Showing niggas what was so special about the 38. Walking in looking professional with a burger. Yeah, break it down like this. And I'm doing it like no other. I excel, then prevail. Break it down like this. And I'm doing it like no other. Period. Das war Fractured von Guilty Simpson. Wenn man an Hip-Hop denkt, gibt es immer so zwei Lager. Auf der einen Seite die Ostküste mit New York natürlich, dann Kalifornien mit L.A. und anderen Schwerpunkten, aber auch in der Mitte sozusagen. Detroit, da kommt Hip-Hop her. Guilty Simpson, einer der Söhne von Detroit, Detroit Sun, auch das Album, das neueste von ihm. Damals wurde entdeckt von Jay Dilla, auch der kommt aus Detroit und hat so ein bisschen aus ihm einen ja, richtigen Hip-Hop-Star gemacht. Produziert das Ganze hier, das neueste Album von, ich glaube, Catalyst, einem Australier, den man auch von den Quakers kennt, auch so eine Produzentencrew. Ja, wo wir gerade bei Hip-Hop sind, die nächste Hip-Hop-Crew kommt dann tatsächlich aus L.A., Blackalicious, das sind zum einen Gift of Gab, der ist ein bisschen für die Produktion verantwortlich, und dann Chief Axel, der macht die Wortspiele bei Blackalicious. Imani Volume 1 heißt das neueste Werk von den beiden, ist im Herbst erschienen und hier kommen sie mit Alpha and Omega, die erinnert mich so ein bisschen an Brave New World von Aldous Huxley. All I can tell you is that I started writing around the time I learned to read. I was fascinated by words, I don't know why. And I'm fascinated by people. We are the greatest spectacle I think in the universe. The most terrifying, sometimes the saddest, sometimes the noblest. But everything people do fascinates me. I don't know, life is always smashing into pieces. Smash to pieces, yeah. If you pick it up and start again. Sentimental energy, the rhythm is a little freedom for the city in the street. I felt a little bit of heat. I'm ready, ridicule the weak. They never really getting deep. I'm clever with it, silly people. I'm forever gonna wreak havoc. Damn it, this is elementary. For an elevated, celebrated, decorated cheat on these beats. Never waiting, I forever fade them seas till they 87 gray in hella cannot even speak. Say my name, my name, my name. I'll make the way you say your play rhyme. Put the way a second grader looks with paper and a crayon. As I peak, I relax into a state of waking sleep. And endeavor sever heads and never let up on a streak. Dead a fella telling tells a hella lyric fetish dwelling. Better get a little bit of help if ever you are willing to be better than the alpha male interrogator dwelling in the metal of the elevated melon and propelled OG. That's right, y'all, it's that new Blackalicious, Lyrics, Quantum Projects. That real hip hop, baby, we taking it back. Let's go! Alpha and Omega. Just say again, Alpha and Omega, from the beginning to heroin tall, maintained your girl, showing no shame, she on the main vein, dog. Understandable the way we slang things. Big Bang Theory, we clearly are guilty of killing them all. Punks done only one, so I'm cutting them up into small chunks, dumped in the bay, dropping like a rock. They've been beheaded for what they said was legitimate and inconsiderately got their heads chopped off. Sorry, we wanted like John Gotti. Talk shit, be the next body to shattered by this shoddy. Burn hot like wasabi, could rock, rock a harder since the days of Atari. Spit faster than Ferraris. Keep up the little mommy. Chop, chop, it's like karate. Stretch it out like Pilates. It's beating to move your body. Whether DJ spinning or surfing up on Safari, the brand synonymous with quality. Quantum apocalypse now. That's right, y'all. Classes in session. DJ D-Sharp, that new Quantum Project. Black Delicious, Lyterics. It don't stop giving y'all. Japanese, Jewish, and Italian, call me Ryder. Samurai with a yarmulke and a silencer. Blow you full of hoes like a colander, a collier. Charlie Manson meets Charlton Heston, meets Jim Henson, meets Carlton, meets Manson. Oh, question, incidentally, without quantum, would y'all even know how to do this independently? Not really. From pure Berkeley stock, but I ain't wearing Birkenstocks. You got something for me, baby? Ball me up. Invested in ideas that change the world. An entrepreneur, y'all the best there is in the world. That's a crock of manure. Don't push it, partner. Earning in my sleep, I got pockets in my pajamas. Still riding obnoxious, still arriving unconscious, but styling, still bosses, still Quantum Project. That's right, y'all, that real. True school hip hop. It don't get no better than this. This is Quantum Project. Pay attention, listen, let's go. Alpha and Omega, from the beginning to the end. The first, the last, present and the past. The future, say again. The famous overstanding when we bust. Quantum is the alpha and omega. All the entertainers are known to the famous overstanding when we bust. The word is there for anybody to see, read, hear, and understand. It was always there, always at our fingertips. In the universe we know as the mind, or as Ivan Van Sertemeyer would say, is that what happened 10 minutes ago or 10,000 years ago occupies the same space